ist ja schon gesagt worden, es gibt natürlich bei kaum einem anderen Thema so viele erhitzte Gemüter, zumindest in Deutschland, aber auch nicht nur hierzulande, wie bei Diskussionen über Israel. Es gibt derzeit mehrere Dutzend Kriege und militärische Auseinandersetzungen auf der Welt, die teilweise schon seit Jahrzehnten andauern und Abertausende von Todesopfern gefordert haben, aber kein anderer bewaffneter Konflikt steht so stark im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wie der zwischen dem jüdischen Staat und den arabischen Staaten respektive den Palästinensern. Und dabei ist die Einigkeit hierzulande seit Jahren groß, was die Sicht auf Israel betrifft, wie auch einige Zahlen unterstreichen mögen. Wenn man mal so ein paar Jahre zurückgeht, gab es 2003 eine Umfrage der EU-Kommission, die ergab, dass 65% der Deutschen Israel für die größte Gefahr für den Weltfrieden halten. Im Sommer 2007 fand die BBC heraus, dass sich 77% der Deutschen eindeutig negativ gegenüber Israel positionieren. Auf ähnlich hohe Werte kamen damals nur die Befragten im Libanon und in Ägypten. Die BBC veranstaltet diese Umfrage jährlich. Dieser Wert liegt eigentlich konstant immer so bei 65-67%, ab und zu auch mal Ausreißer nach oben. Momentan liegt er wohl bei etwa 69%. Unlängst meinten 27,1% in einer Erhebung der Friedrich-Ebert-Stiftung, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. 27,1%. Und derzeit knapp 40%, 39,9 sind es genau, sind laut derselben Studie der Meinung, Israel führe einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. Gleichzeitig heißt es immer wieder, es gebe hierzulande etwa 20%, nur 20%, latente oder manifeste Antisemiten. Wie kommt dieser Wert, wie kommen diese 20% eigentlich zustande, um die es so oft geht, und inwieweit wird die sogenannte Israel-Kritik dabei überhaupt berücksichtigt? Dazu erstmal ein kleiner und kurzer Rückblick auf die jüngere Vergangenheit. Im Februar dieses Jahres setzte Bundesinnenminister Thomas de Maizière auf einen Beschluss des Deutschen Bundestages hin einen sogenannten Expertenkreis Antisemitismus ein, der nun einen, sagen wir mal, Bericht zur Lage des Antisemitismus in Deutschland erarbeiten soll. Das Bemerkenswerte an diesem Bericht oder an dieser Kommission ist, Juden wurden nicht in dieses Gremium berufen, was man durchaus ein bisschen eigenartig finden kann. Schließlich käme wohl auch niemand, wie Annetta Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung bemerkte, schließlich käme niemand auf den Gedanken, eine Konferenz zum Islamhass ohne muslimische Vertreter oder einen runden Tisch zur Diskriminierung von Frauen ohne Frauen einzusetzen. Es hätten ausschließlich fachliche Erwägungen bei der Besetzung der Expertenrunde eine Rolle gespielt, verteidigte der Innenminister daraufhin seine Auswahl von Experten. Das heißt also, jüdische Experten, die womöglich einen besseren Überblick darüber haben, welche Verheerungen der Antisemitismus in den jüdischen Gemeinden und Gemeinschaften anrichtet und deren Perspektive mit Blick auf die beabsichtigte Förderung des jüdischen Lebens in Deutschland, ja nicht ganz unerheblich sein könnten, genügten den vorzüglichen Ansprüchen des Ministeriums nicht. Dieser Expertenkreis Antisemitismus ist übrigens nicht der erste seiner Art und deshalb lohnt sich ein Rückblick noch ein paar Jahre zurück, nämlich etwas mehr als 6 Jahre zurück zum 70. Jahrestag der Pogromnacht von 1938, nämlich hatte der Deutsche Bundestag den Beschluss gefasst, Zitat, den Kampf gegen Antisemitismus zu verstärken und jüdisches Leben in Deutschland weiter zu fördern. Also einigte er sich auf die Einsetzung eines Expertengremiums aus Wissenschaftlern und Praktikern, das, so wörtlich, in regelmäßigen Abständen einen Bericht zum Antisemitismus in Deutschland erstellt und dabei Empfehlungen ausspricht, wie Programme zur Bekämpfung von Antisemitismus entworfen und weiterentwickelt werden können. Ein knappes Jahr später, so eilig hatte man es dann auch wieder nicht, begann das Gremium mit seiner Arbeit, weitere 2 Jahre vergingen, bis es dem Bundestag schließlich im November 2011 seinen ersten Bericht vorlegte. Gleich zu Beginn dieses Berichts wird beschwichtigt, ich zitiere, nicht jede einseitige oder undifferenzierte Kritik an Israel ist antisemitisch. Welche Ausnahmen in dieser Hinsicht gelten sollen, Das schrieben die Experten allerdings nicht, wie sie generell nicht zu sagen vermögen, was Antisemitismus eigentlich ist und welche Rolle die sogenannte Israel-Kritik darin spielt. Zwar mühen sich die Verfasser auf mehreren Seiten mit einer Bestimmung des Begriffs Antisemitismus ab, doch sie bleiben dabei nebulös und vermeiden klare Festlegungen. So heißt es beispielsweise in verquastem, umständlichem Deutsch, ich zitiere: Bei der Beantwortung der Frage, ob eine bestimmte Aussage als antisemitisch einzuschätzen sei, bedarf es immer der Beachtung des Kontextes. Hierfür sind die eigentlichen Motive des Akteurs, die Rahmensituation des Diskurses und die spezifische Situation des Objektes von Bedeutung. Und weil das kein Mensch ohne weiteres versteht, wird ein Beispiel angeführt. Noch einmal Zitat: Viele Jugendliche benutzen heute das Schimpfwort Jude ohne Bewusstsein für den diffamierenden Inhalt und mögliche antisemitische Konnotationen. Überwiegend dürfte das Objekt der Beschimpfung selbst kein Jude sein und insofern lässt sich hier nur bedingt von einer antisemitischen Motivation sprechen. Gleichwohl reproduziert der Jugendliche in der beschriebenen Situation unbewusst einen antisemitischen Diskurs. Zitat Ende. Etwas weniger gewunden drückte sich der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Uhl aus, als er den Bericht kommentieren sollte. Uhl sagte, nicht jede antisemitische Straftat sei inhaltlicher Antisemitismus. Vielmehr könne es sich auch um eine Provokation von pubertierenden Jugendlichen handeln. Das heißt also, wenn demnächst mal wieder eine Synagoge in Flammen aufgeht, ein jüdischer Friedhof geschändet oder ein Kippa-Träger geschlagen wird, dann kann man ganz beruhigt sein. Im Zweifelsfalle sind die Täter gar keine Judenhasser, sondern bloß testosterontriefende Teenager, die einen israelkritischen Diskursbeitrag leisten wollten und dabei, unbewusst versteht sich, die spezifische Situation des angegriffenen Objekts bedauerlicherweise falsch eingeschätzt haben. Und sollten Sie, meine Damen und Herren, einmal mitbekommen, wie ein Jugendlicher einen anderen als Jude beschimpft, dann denken Sie nicht gleich das Schlimmste. Beachten Sie vielmehr wohlwollend den Kontext, fragen Sie den Akteur nach seinen eigentlichen Motiven und analysieren Sie vor Ihrem abschließenden Urteil unbedingt die Rahmensituation des Diskurses. Doch nicht nur Jugendliche, sondern auch durchaus volljährige Landsleute können sich des Verständnisses der Experten sicher sein, zumal wenn sie für die Medien arbeiten. Im Antisemitismusbericht heißt es nämlich, noch einmal Zitat, nicht jedes Stereotyp über Juden muss eine antisemitische Konnotation haben. Wenn etwa Artikel zu jüdischen Themen aller Art in der Tagespresse in einer Art Automatismus mit Bildern von ultraorthodoxen Juden illustriert werden, die inhaltlich keinerlei Verbindung mit dieser Form des Judentums haben, es geht also um die Bilder, sondern zum Beispiel im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Wahlen in Israel Verwendung finden, dann sind das zumeist gedankenlose Stereotypisierungen, mit der keine antisemitische Absicht verbunden sein muss. Keine antisemitische Absicht, sondern bloß die Intention, eine Art ideellen Gesamtjuden zu präsentieren, den man sich vorzugsweise als religiösen Fanatiker vorzustellen hat und der auch physiognomisch so eindeutig zu identifizieren sein soll, wie früher, als man ihn hierzulande noch an der Hakennase und dem Buckel erkennen zu können glaubte. Es genügt eben nicht, keinen Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, ihn auszudrücken, wie schon Karl Kraus wusste. Aber so etwas kommt wohl zwangsläufig dabei heraus, wenn er noch die Begriffe Stereotyp, Klischee, Vorurteil und Ressentiment weitgehend synonym Verwendung finden, wie im Bericht des Expertengremiums. Warum sollte man sich auch der Mühe unterziehen, diese Termini voneinander abzugrenzen, wenn es viel bequemer ist, einfach den Thesaurus von Word zu benutzen? Und so ist für die Damen und Herren Wissenschaftler und Praktiker ein Vorurteil, also sagen wir eine Wertung, die ohne vorherige Kenntnis vorgenommen wird, durch Informationen oder Erfahrung aber zumindest theoretisch korrigiert werden kann, ist also ein Vorurteil das gleiche wie ein Ressentiment, das sich durch keine Tatsache erschüttern lässt. Folgerichtig heißt es dann auch in der Studie, antisemitische Einstellungen basierten, Zitat, auf weit verbreiteten Vorurteilen und tief verwurzelten Klischees beziehungsweise auf schlichtem Unwissen über Juden und Judentum. Diese Behauptung jedoch ist selbst ein überaus hartnäckiges Klischee. Schließlich hatten die Burschenschaften, also die selbsternannte geistige Elite des Deutschen Reiches, bereits in den 1920er Jahren einen sogenannten Arierparagraphen eingeführt. Und wenn man Adolf Eichmann einen Vorwurf ganz gewiss nicht machen kann, dann den, nichts über das Judentum gewusst zu haben. Antisemitismus, der Hass gegen Juden, ist nicht einfach eine Folge mangelnder Bildung, und einen Antisemiten durch richtige Fakten aufklären und zur Vernunft bringen zu wollen, ähnelt deshalb dem Versuch, einem Tier das Sprechen beizubringen, wie jeder wissen dürfte, der es schon einmal versucht hat. Denn zum einen halten sich Antisemiten ja gerade nicht für aufklärungsbedürftig, sondern sind vielmehr davon überzeugt, die Welt vollkommen adäquat wahrzunehmen, die richtigen Konsequenzen aus den Fakten zu ziehen und darüber hinaus geheime Zusammenhänge und Verbindungen zu erkennen, die sonst niemand sieht, weil die Juden sie Kraft ihrer unheimlichen Macht ja verschleiern. Zum anderen handelt es sich beim Antisemitismus nicht bloß um eine falsche Wahrnehmung der Juden, sondern um eine Weltanschauung, die auf einer lupenreinen Projektion basiert. Der Antisemitismus ist ein Ressentiment, das sich gegen Ideen, Vorstellungen und Prinzipien wendet, die der Antisemit in den Juden verkörpert sieht. Diese Ideen versucht er auszulöschen, indem er die Juden auslöscht. Keine glorreiche Erkenntnis, das gebe ich zu, aber offenkundig eine, zu der das Expertengremium partout nicht kommen konnte oder kommen wollte. Und so dürftig wie im Bericht die theoretischen Ausführungen zum Antisemitismus ausfallen, so fragwürdig sind auch die Schlussfolgerungen, die aus dem empirischen Material gezogen werden. Im Fazit der Studie heißt es, noch einmal Zitat, was die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung anbelangt, so geben die durch den Expertenkreis ausgewerteten demoskopischen Untersuchungen übereinstimmend eine Größenordnung von etwa 20% latentem Antisemitismus an. 20%, das ist die Zahl, die ich auch am Anfang genannt habe. Klein ist sie natürlich nicht gerade, wie auch die Koordinatoren dieses Expertengremiums, Peter Longerich von der Universität London und Juliane Wetzel vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung bei der Vorstellung ihrer Arbeit anmerken. Aber eine Zahl, die zum einen schon seit Jahren irgendwie im Raum wabert und die Deutschen zum anderen im europäischen Mittelfeld ansiedelt, also gewissermaßen unter ferner Liefen. Wirft man jetzt allerdings einen genaueren Blick auf die demoskopischen Untersuchungen, dann stellt sich unweigerlich die Frage, wie die Forscher eigentlich auf diesen Wert, auf diese 20% gekommen sind. Denn immerhin 38,4% der Deutschen, also fast das Doppelte, vertreten die Ansicht, Zitat, bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. 39,5% glauben, viele Juden versuchen aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen. Weitere Zahlen habe ich ja bereits am Anfang genannt. Selbst Juliane Wetzel kam angesichts dessen nicht umhin, beiläufig zuzugeben, Zitat, wenn wir nur den Bereich von antisemitischer Israelkritik nehmen, dann liegt der Prozentsatz bei 40-50% und ich würde sagen mindestens. Das aber durfte nicht sein, das durfte nicht herauskommen, weil es in der Öffentlichkeit gewiss für lautstarke Empörung gesorgt hätte, nach dem Motto, man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass sich die Juden benehmen wie früher die Nazis, ohne deshalb gleich als Antisemit zu gelten. Zwar kommt auch das Expertengremium nicht umhin zu konstatieren, dass die Judenfeindlichkeit bis in die vielbeschworene Mitte der Gesellschaft reicht und sich bei Zeiten in einer Dämonisierung des jüdischen Staates äußert, aber ihnen ist etwas anderes viel wichtiger, nämlich die Feststellung, dass 90% der antisemitischen Straftaten von Neonazis begangen werden, wobei es sich, wie es im Bericht heißt, in erster Linie um Propaganda und Volksverhetzungsdelikte handle. Dieser Befund hat den entscheidenden Vorteil, dass sich mit ihm der Judenhass vor allem ein paar tausend ewig gestrigen und unbelehrbaren zurechnen und auf sie eingrenzen lässt und alle anderen dadurch mehr oder weniger aus dem Schneider sind. Den islamistischen Antisemitismus behandelt der Bericht sogar als noch randständigeres Phänomen. Zwar gibt es in Deutschland inzwischen mehr organisierte Islamisten als Neonazis, doch wirkten diese, so die Studie, Zitat, hauptsächlich im Ideologietransfer, der vor allem über moderne Kommunikationsmittel erfolgt. Dabei waren es Mitglieder von Billy Görisch, Anhänger der Hamas und Unterstützer der Hisbollah, die hierzulande während der israelischen Militärschläge im Gazastreifen Ende 2008, Anfang 2009 für die größten antisemitischen Aufmärsche seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verantwortlich zeichneten, ihre Ideologie also gewissermaßen auf die Straße transferierten. Und das ohne, dass sich ihnen auch nur eine annähernd so große Zahl an Gegendemonstranten in den Weg gestellt hätte wie bei Kundgebungen von Neonazis und ohne, dass ihre Propaganda- und Volksverhetzungsdelikte bei Behörden wie auch bei Antisemitismusforschern ähnlich große Besorgnis ausgelöst hätte, wie eben die Hassparolen und Hasspredigten, die auf das Konto autochton deutscher Kameraden gehen. Womöglich durfte man von einem Antisemitismusbericht, den der Deutsche Bundestag in Auftrag gibt, aber auch gar nichts anderes erwarten als das, was letztlich dabei herauskam. Denn bereits bei der Besetzung des 10-köpfigen Expertengremiums wurde augenscheinlich sorgfältig darauf geachtet, möglichst keine Wissenschaftler und Praktiker ins Boot zu holen, die allzu kritische Positionen vertreten und damit womöglich den staatstragenden Charakter des ganzen Unternehmens gefährden könnten. Und so ist die Studie eine 210 Seiten dicke Begriffslosigkeit, die sich am Gegenstand ihrer Forschung abarbeitet, ohne sich einer wirklichen Erkenntnis auch nur anzunähern. Wenn ich ehrlich bin, dann bezweifle ich, dass der neuerliche Versuch, der nun ansteht, besser ausgeht. Lassen Sie mich deshalb einen Blick auf die sogenannte Israel-Kritik werfen und prüfen, inwiefern sie eine moderne Form des Antisemitismus ist und welche Funktionen sie erfüllt. Ich werde gleich einen Blick auf die Berichterstattung und die Kommentare werfen, die es im vergangenen Sommer im Zuge der israelischen Operation Schutzlinie gegen den Raketenterror der Hamas gab, das ja auch Anlass gewesen ist zur Gründung der Hochschulgruppe, die diese Veranstaltung organisiert hat. Zuvor aber möchte ich Ihnen, einfach weil es so vielsagend ist, wie ich finde, etwas aus dem Juli des vorvergangenen Jahres zeigen. Etwas, das die Süddeutsche Zeitung betrifft. Dort erschien in der Rubrik Das politische Buch ein Beitrag, der die Überschrift Der Niedergang des liberalen Zionismus trug und sich mit zwei unlängst veröffentlichten Publikationen zum jüdischen Staat befasste. Bei diesen Publikationen handelt es sich zum einen um das Werk Die amerikanischen Juden und Israel, was falsch läuft, von Peter Weinert und um das Buch Staatsräson, wie Deutschland für Israels Sicherheit haftet, von Werner Sonne. Die Rezension selbst war dabei noch nichts, was man in Bezug auf diese Thematik nicht ohnehin von der Süddeutschen Zeitung kannte. Der Verfasser fragte rhetorisch, Zitat, welchen Charakter hat dieses Israel heute, für dessen Bestand die Bundesrepublik seit mehr als einem halben Jahrhundert Milliardensummen ausgibt? Und ließ den amerikanischen Politikwissenschaftler Beinert und den früheren ARD-Korrespondenten Sonne die Antwort geben. An die Stelle jüdischer Ohnmacht sei jüdische Macht und vor allem deren Missbrauch getreten, weshalb die Juden mit sich ins Gericht gehen sollten, statt weiterhin eine großisraelische Versuchung zu unterstützen und dafür auch noch Hilfe aus Deutschland in Anspruch zu nehmen. Wie im Verhältnis amerikanischer Juden zu Israel könnte auch im Verhältnis der Bundesrepublik zu Israel etwas falsch laufen, beschloss der Rezensent in eigenen Worten seinen Text. Und dass dieser Satz, den ich da zitiert habe, nicht nur die Forderung nach einem Ende der finanziellen und militärischen Unterstützung Israels einschloss, sondern ein Plädoyer für noch drastischere Maßnahmen war, das war bereits zuvor so klar geworden, dass es jetzt gar nicht mehr ausgesprochen werden musste. Was den Beitrag in besonderem Maße unappetitlich werden ließ, das war seine Bebilderung, genauer gesagt die Kombination aus Bild und Bildunterzeile in Verbindung mit der besagten Überschrift. Das Bild selbst ist eine Schöpfung des Künstlers Ernst Kahl, die ein mit großen spitzen Ohren, breitem Maul, Raffzähnen und Hörnern ausgestattetes, dämonenartiges Wesen zeigt, das Messer und Gabel in den Pranken hält und finsteren Blickes darauf wartet, dass ihm das Essen an das Bett gebracht wird, in dem es liegt. Vor diesem Wesen steht eine Frau mit einem gedeckten Tablett und umgebundener Schürze, also offenbar eine Art Hauswirtschafterin des Dämons. In der Bildunterzeile heißt es, ich zitiere, Deutschland serviert. Seit Jahrzehnten wird Israel teils umsonst mit Waffen versorgt. Israels Feinde halten das Land für einen gefräßigen Moloch. Peter Beinert beklagt, dass es dazu gekommen ist. So sieht er also aus, der Niedergang des liberalen Zionismus. Ernst Kahl hatte das Bild vor vielen Jahren für die Zeitschrift Der Feinschmecker gefertigt, in einem völlig anderen Zusammenhang, ohne jeden Bezug zum jüdischen Staat. Die Süddeutsche Zeitung jedoch verwandelte es durch die entsprechende Kontextualisierung und die Bildunterschrift in eine Karikatur im Stürmerstil. Zu sehen war jetzt, wie Henrik im Broder schrieb, der hässliche, gefräßige Jude, ein Moloch in Menschengestalt, der im Begriff ist, sich die Welt einzuverleiben. Israel wurde also buchstäblich dämonisiert. Franziska Augstein, die Verantwortliche für diese SZ-Rubrik, das politische Buch, Franziska Augstein sah das allerdings anders. Sie glaubte, dass die Bildunterschrift gerade nicht dafür sorgt, dass Kahls Bild antisemitisch aufgeladen wird. Doch da irrte sie gründlich. Schon die ersten beiden Sätze, also Deutschland serviert, seit Jahrzehnten wird Israel teils umsonst mit Waffen versorgt, erinnerten frappierend an eine Aussage, die Augsteins Halbbruder verdientermaßen einen Platz in den 2012 Top 10 Anti-Semitic, Anti-Israel Slurs des Simon Wiesenthal Centers eingebracht hatte. Wenn Jerusalem anruft, beugt sich Berlin dessen Willen. Das hatte Jakob Augstein in seinem von Spiegel Online veröffentlichten Beitrag mit dem Titel Die deutsche Atomlüge geschrieben und damit die alte Mär von den Juden wiedergekäut, die sich die Welt und insbesondere die Deutschen untertan machen. In Kahls Bild wird Deutschland, so legt es die SZ nahe, durch die Dienerin des Teufels verkörpert. Die anderen beiden Sätze in der Bildunterzeile hatten es ebenfalls in sich. Israels Feinde halten das Land für einen gefräßigen Moloch, hieß es dort weiter, und mal abgesehen davon, dass diese Feinde solche ehrenwerten Sozietäten wie die Hamas, die Hisbollah und die iranischen Mullahs sind, wie Henrik Broder hervorhob, war es gerade das zweckentfremdete, markant platzierte, einen gefräßigen Moloch zeigende Bild, mit dem die Süddeutsche erstens suggerierte, dass Israels Feinde Recht haben und sich zweitens dezidiert in die Phalanx dieser Feinde einreihte. Peter Beinart beklagt, dass es dazu gekommen ist, lautete der letzte Satz der Unterzeile. Und weil Beinart nicht die Feinde kritisierte in seinem Buch, sondern Israel, sagte dieser Satz nichts anderes aus, als dass der jüdische Staat letztlich selbst schuld am Judenhass ist. Noch so eine alte antisemitische Legende, mit der die Antisemiten Notwehr geltend machen zu können, glauben. Ein anderes Beispiel aus den Medien entstammt der Feder des populären Karikaturisten Horst Heitzinger und erschien Ende des vorvergangenen Jahres unter anderem in der Badischen Zeitung. Der Cartoon zeigt den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, der telefonisch Ungeziefer Vernichtungsmittel bestellt, um damit den Frieden, hier symbolisiert durch ein Zwitterwesen aus Taube und Schnecke, um also den Frieden zu vergiften. Bevor er im Zuge der Atomverhandlungen zwischen den 5 Vetomächten plus Deutschland und dem Iran zum Tragen kommen kann. Zunächst einmal ist die Zeichnung sachlich falsch, denn Netanyahu wollte keineswegs ein Abkommen torpedieren. Er hatte damals lediglich dazu aufgerufen, die Sanktionen nicht zu lockern, ohne dass der Iran wesentliche Zugeständnisse in der Frage der Urananreicherungen und Plutoniumherstellung macht. Das ist für Israel bekanntlich eine existenzielle Frage, nachdem die Verantwortlichen des iranischen Regimes ungezählte Male deutlich gemacht hatten, dass sie den jüdischen Staat am liebsten von der Landkarte getilgt sehen. Aber die Karikatur ist auch antisemitisch, denn sie stellt einen Sachverhalt nicht nur falsch dar, sondern verzerrt ihn auch noch bösartig. Sie macht den israelischen Premier für etwas verantwortlich, wofür er gar nichts kann. Schließlich saß die israelische Regierung in Genf damals gar nicht mit am Verhandlungstisch. Sie unterstellt ihm, nicht nur diese Verhandlungen sabotieren, sondern gleich den Frieden als solchen vergiften zu wollen, wobei dann auch noch unklar bleibt, woher und über welche dunklen Kanäle Netanyahu die vernichtenden Substanzen bezieht. Hier taucht es wieder auf. Das alte antisemitische Klischee vom Juden als im Verborgen wirkenden Giftmischer, der an allem schuld ist und die Völker gegeneinander in den Krieg hetzt. Dass dieser Cartoon auch noch am 9. November erschien, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, das setzte dem Ganzen auch noch die Krone auf. Ein nicht unähnlicher Cartoon war bereits Anfang August 2013 in der Stuttgarter Zeitung erschienen und auch hier wurde Netanyahu als jemand dargestellt, der den Frieden, hier verkörpert durch eine Taube, diesmal ohne Schnecke, der den Frieden vergiftet, nämlich, wie könnte es anders sein, durch den Bau von Siedlungen. Und auch hier gab es, wie schon bei der Zeichnung von Ernst Kahl in der Süddeutschen Zeitung, auch hier gab es eine dreiste Zweckentfremdung, nämlich in Form der Bildunterzeile, die aus einem Zitat des im November 2011 verstorbenen Dichters, Sängers und Komponisten Georg Kreisler bestand. Geh mal Tauben vergiften im Park, stand dort zu lesen, und das brachte dem Blatt eine Beschwerde von Kreislers Tochter Sandra ein. Sandra Kreisler schrieb an die Zeitung, Zitat: Wie kann man nur eine Zeichnung veröffentlichen, die den Namen und die Arbeit meines Vaters in Zusammenhang mit einer Meinung stellt, die erstens deutlich nicht die seine war, zweitens keinerlei Verbindung mit dem zitierten Lied hat und drittens rein inhaltlich ebenso antisemitisch wie falsch ist. Es ist eine Schande, derart auf dem Grabe meines Vaters zu tanzen. Zitat Ende. Die Cartoons der Badischen Zeitung und der Stuttgarter Zeitung fanden schließlich Erwähnung in den 2013 Top 10 Anti-Semitic, Anti-Israel Slurs des Simon Wiesenthal Centers, also quasi die Nachfolge von Jakob Augstein. Gewiss, das sind nur einige Beispiele für Israel-Kritik in den Medien, aber sie sind in vielerlei Hinsicht symptomatisch. Nehmen Sie beispielsweise den kürzlich verstorbenen Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass und seine zuerst in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte Behauptung, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden. Das war nichts anderes als eine modernisierte, weil nicht mehr auf die Juden, sondern ihren Staat als Kollektivsubjekt zielende Variante des Satzes von Heinrich von Treitschke, die Juden sind unser Unglück. Grass habe es auf sich genommen, diesen Satz für uns alle auszusprechen. Das schrieb Jakob Augstein auf Spiegel Online und er lieferte damit auch ein anschauliches Beispiel dafür, welches Moment der Erlösung dem Antisemitismus innewohnt, eine Erlösung von der Dauerpräsentation unserer Schande, wie es Augsteins leiblicher Vater Martin Walser formulieren würde. Die Regierung Netanjahu führe die ganze Welt am Krieg, die ganze Welt am Gängelband eines anschwellenden Kriegsgesangs, tat Augstein in einem weiteren Kommentar kund, und sie tue es mit der ganzen Rückendeckung aus den USA, wo ein Präsident sich vor den Wahlen immer noch die Unterstützung der jüdischen Lobbygruppen sichern muss, und aus Deutschland, wo die Geschichtsbewältigung inzwischen eine militärische Komponente hat. Der Judenstaat, heißt das, treibt den Planeten in den Untergang und bedient sich dabei seiner Gewehrsleute im Land der einzig verbliebenen Weltmacht. Außerdem schlägt er noch aus dem Holocaust seinen Profit, indem er das schlechte Gewissen der Deutschen für seine sinistren Zwecke ausnutzt. Jedes Wort, eine antisemitische Lüge, jeder Satz pure Ideologie, doch das deutsche Feuilleton stellte sich schützend vor Augstein, als das Simon Wiesenthal Center seine Äußerungen, wie gesagt, mit einem Platz in den erwähnten 2012 Top 10 belohnte. Die apokalyptische Variante hat Augstein übrigens ebenso im Repertoire, in Verbindung auch noch mit dem NS-Vergleich und der altbekannten Mär, die Juden seien am Antisemitismus doch selbst schuld. Zitat: Gaza ist ein Ort aus der Endzeit des Menschlichen. 1,7 Millionen Menschen hausen da, zusammen gepfercht auf 360 Quadratkilometern. Gaza ist ein Gefängnis, ein Lager. Israel brütet sich dort seine eigenen Gegner aus. Diese Gegner haben allerdings in ihrer Charta sehr deutlich gemacht, dass es keineswegs darum geht, was Israel tut oder unterlässt, sondern darum, dass der jüdische Staat überhaupt existiert. Die Hamas will ihn vernichten und nicht nur ihn, sondern alle Juden. Dass ihre Waffen dafür vorerst nicht reichen, sagt nichts über ihre Absichten aus, und sie wären auch so todbringend, wenn Israel nicht für umfangreiche Schutzmaßnahmen gesorgt hätte, Frühwarnsysteme, Schutzräume, Raketenabwehrsysteme und so weiter. Ende Juni, Anfang Juli 2014 intensivierte die Hamas mal wieder ihren Raketenbeschuss. Israel reagierte darauf mit der Operation Schutzlinie. Es dauerte nicht lange, da kam es hierzulande zu anti-israelischen Aufmärschen, deren Teilnehmer es vielfach nicht bei verbalen Angriffen in Form von Hasstiraden beließen, sondern auch tätlich wurden. Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Das riefen beispielsweise mehrere Dutzend Teilnehmer einer anti-israelischen Demonstration in Berlin. Ein Ehepaar aus Jerusalem, das vor den Raketen der Hamas in die deutsche Hauptstadt geflüchtet war und dort zufällig den Weg einer weiteren israelfeindlichen Manifestation kreuzte. Dieses Ehepaar wurde von Demonstranten massiv bedroht. Als diese den Kippa tragenden Israeli sahen, riefen sie Parolen wie Nazi-Mörder Israel, Scheißjuden, wir kriegen euch und wir bringen euch um. Und außerdem versuchten sie, den Mann und seine Ehefrau körperlich zu attackieren. In Gelsenkirchen brüllten anti-israelische Demonstranten Hamas, Hamas, Juden ins Gas. In Essen belagerten sie eine pro-israelische Kundgebung und riefen unter anderem Judenschweine und Adolf Hitler. In Hannover wurde ein Mann, der eine Israel-Flagge gezeigt hatte, tätlich angegriffen. In Bremen versuchten Teilnehmer einer Kundgebung gegen Israel, einem Journalisten die Kamera zu entreißen und prügelten einen Passanten ins Koma, der dem Journalisten zu Hilfe kommen wollte. Mehrere jüdische Einrichtungen wurden mit antisemitischen Parolen beschmiert. Auf die Synagoge in Wuppertal gab es sogar einen versuchten Brandanschlag. Verübt wurde er von drei palästinensischen Männern. Das Urteil wurde Anfang dieses Jahres vom Wuppertaler Amtsgericht gesprochen. Die Täter erhielten eine Bewährungsstrafe und der Richter tat kund, es gebe keine Anhaltspunkte für eine antisemitische Tat. Die Männer hätten mit ihrer Tat vor allem die Aufmerksamkeit auf den Gaza-Konflikt lenken wollen. Ein Brandanschlag auf eine Synagoge kann also durchaus praktizierte Israel-Kritik sein. Das ist jetzt jedenfalls von einem deutschen Gericht festgestellt worden. Ein weiteres Kapitel in der unendlichen Geschichte mit dem Titel »Furchtbare Juristen«. Auch die Polizei war im Sommer nahezu durchweg entweder nicht willens oder nicht in der Lage, dem hasserfüllten, gewalttätigen Treiben auf der Straße konsequent zu begegnen. In Frankfurt und Hagen stellte sie den anti-israelischen Demonstranten sogar ihren Lautsprecher zur Verfügung, zur Deeskalation, wie es hieß, doch genutzt wurde er vor allem für antisemitische Hetzparolen. In Berlin ließ die Staatsanwaltschaft verlautbaren, es sei weder Volksverhetzung noch eine Beleidigung, einen Juden als feiges Schwein zu beschimpfen. Ein Bericht der Tageszeitung Die Welt zufolge beauftragen inzwischen immer mehr jüdische Gemeinden und Einrichtungen israelische Spezialkräfte damit, für ihre Sicherheit zu sorgen, weil sie deutschen Polizisten nach den Erfahrungen des vergangenen Sommers nicht mehr vertrauen. Der israelische Parlamentsabgeordnete Israel Chasson kündigte auf einer Sondersitzung der Knesset an, Zitat, wenn Europas Staaten die Juden, die auf ihrem Territorium leben, nicht schützen, dann wird Israel das tun. Apropos Polizei. Zu ihrem Entgegenkommen gegenüber anti-israelischen Demonstranten passt auch, dass sie immer mal wieder israelische Fahnen entfernen, wenn sie der Meinung ist, diese könnten irgendjemanden provozieren. Ende März 2011 beispielsweise nahm sie in Berlin zwei Personen in Gewahrsam, die mit einer solchen Flagge gegen eine Kundgebung für den Boykott Israels protestiert hatten. Im Januar 2009 stürmte sie in Duisburg die Wohnung eines jungen Mannes, der aus Protest gegen eine vorbeiziehende anti-israelische Großdemonstration eine solche Fahne des jüdischen Staates in sein Fenster gehängt hatte. Und just vor wenigen Tagen erst ließ sie beim Zweitligaspiel zwischen Union Berlin und dem FC Ingolstadt eine israelische Fahne abhängen, die Ingolstädter Fans zur Unterstützung des Spielers Almog Kohn im Stadion an einem Zaun befestigt hatten. Die Begründung für die polizeiliche Maßnahme lautete allen Ernstes Gefahrenabwehr. Die große palästinensische Gemeinschaft in Berlin, so fand der Einsatzleiter der Polizei, könnte schließlich erbost über eine israelische Flagge im Stadion sein. Offenbar sah er hierin eine Gefahr, die abgewehrt werden musste, indem die Fahne entfernt wird. Der Berliner Polizeipräsident bat später zwar um Entschuldigung dafür und bezeichnete das Vorgehen seines Einsatzleiters als Fehler. Aber es war eben längst nicht das erste Mal, dass so etwas geschah, auch nicht in Berlin. Man muss es so deutlich sagen, wer judenfeindliche Parolen ruft, dem tut die Staatsmacht nichts. Wer aber eine Fahne des jüdischen Staates zeigt, der muss damit rechnen, für gefährlich gehalten und behelligt zu werden. Aber zurück zum Gaza-Krieg des vergangenen Sommers und den dazugehörigen Demonstrationen. In deutschen Medien, auf die ich hier nochmal kurz zurückkommen muss, in deutschen Medien äußerten sich viele Kommentatoren zwar kurzzeitig kritisch zu den anti-israelischen Manifestationen, allerdings stand dabei zumeist weniger das Entsetzen über den offenkundigen Judenhass der Demonstranten im Mittelpunkt, als vielmehr die Sorge, dass die sorgsam gehegte Israel-Kritik in Misskredit geraten könnte. Prototypisch war in dieser Hinsicht ein Beitrag von Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung vom 24. Juli 2014. Darin beschwichtigte Prantl, es gebe, Zitat, keine Explosion des Antisemitismus in Deutschland, keine Potenzierung von Judenfeindlichkeit und Hass, sondern bloß eine neue Gruppe von migrantischen islamischen Jugendlichen in Deutschland, die ganz selbstverständlich israelfeindlich und antisemitisch ist, deren besondere Aggressivität sich jetzt am Gaza-Krieg entzündet. Das signalisiere, so Prantl weiter, grobe Integrationsdefizite. Die jungen in Deutschland aufgewachsenen Muslime gehörten aber zur deutschen Gesellschaft und wollten willkommen sein. Sie müssten lediglich, so Prantl weiter, noch lernen, die Werte dieser Gesellschaft zu respektieren. Doch genau diesen gewünschten Integrationsnachweis lieferten die vermeintlich Ausgegrenzten ja gerade, indem sie die Israel-Kritik, also einen der Werte der deutschen Mehrheitsgesellschaft, eifrig zur Kenntlichkeit entstellten. Eine Israel-Kritik, an der auch Prantl unbedingt gelegen ist und die er sich nicht von einer tatkräftigen, allzu offen antisemitischen Avantgarde auf der Straße kaputt machen lassen will. Zitat: Die Siedlungspolitik in Israel kann, darf und muss kritisiert werden. Der Gaza-Krieg kann, darf und muss kritisiert werden. Man kann, darf und muss beklagen, dass Israel zur Verewigung des mörderischen Nahostkonflikts beiträgt. All dies, wie gesagt, in einem Kommentar zu den antisemitischen Demonstrationen. Ganz ähnlich wie Prantl hatte sich die WDR-Journalistin Sabine Rau zwei Tage zuvor in einem zweiminütigen Kommentar für die Tagesthemen geäußert. Exakt handgestoppte 19 Sekunden dauerte ihre pflichtschuldige Distanzierung vom Antisemitismus auf den Demonstrationen. Dann kam Sabine Rau zu ihrem eigentlichen Anliegen, der brachialen Unerbittlichkeit des israelischen Feldzuges, den viele, so glaubte sie, nicht kritisierten, weil sie Angst hätten, als antijüdisch zu gelten. Das sei jedoch falsch, zumal das Erstarken der Hamas auch das Ergebnis der unerbittlichen Siedlungspolitik Israels sei und die, Zitat, Scharfmacher und Populisten in der israelischen Regierung die Situation im Gazastreifen eskalieren lassen hätten. Kein Wort davon, dass die Hamas die Operation Schutzlinie mit ihrem Raketenterror erst notwendig gemacht hatte. Kein Wort dazu, dass die Gotteskriegerpartei ganz Israel als illegitime Siedlung betrachtet und in ihrer Charta die Vernichtung eben nicht nur des jüdischen Staates, sondern aller Juden als Ziel nennt. Wer das jedoch verschweigt, obwohl das ganz genau weiß, und sie wusste es, verdreht absichtlich Ursache und Wirkung und vertauscht Täter und Opfer. Überhaupt schlug nicht zuletzt in den öffentlich-rechtlichen Medien einmal mehr die Stunde der Israel-Kritiker sowohl der redaktionsinternen wie auch der externen, die seit Jahren immer dieselben sind. Michael Lüders beispielsweise, ein Lobbyist, der sich selbst Politik- und Wirtschaftsberater nennt und auf seiner Homepage für seine, so wörtlich, Vorträge über Investitionsmöglichkeiten in der arabischen Welt wirbt. Lüders also behauptete im Heute-Journal des ZDF, Israel führe einen Krieg gegen Zivilisten und sprach im Deutschlandfunk von einem inszenierten Krieg des jüdischen Staates. Jürgen Todenhöfer, ein früherer CDU-Politiker, der für die ARD den syrischen Diktator Bashar al-Assad interviewt hat und für besonders authentisch gehalten wird, weil er sich mal durch einen Tunnel in den Gazastreifen schleusen lassen hat. Todenhöfer bezeichnete Israel in der Talksendung Anne Will als, so wörtlich, europäische Kolonie auf arabischem Boden. Er warf dem jüdischen Staat eine Bombardierungsorgie sowie Kriegsverbrechen vor, rückte ihn in die Nähe von Apartheid-Regimen und unterstellte ihm, absichtlich Minderjährige zu töten. Zitat: Mir kann keiner sagen, dass die Bombardierung von Kindern am Strand ein Zufall war. Wurde ein jüdischer Kronzeuge für die Anklage gegen Israel und die Verharmlosung der antisemitischen Demonstrationen gebraucht, dann griffen verschiedene Sender bevorzugt auf Rolf Verleger zurück, ein ehemaliges Direktoriumsmitglied im Zentralrat der Juden. Im Mittagsmagazin des ZDF etwa nannte Verleger die Operation Schutzlinie ein zu verurteilendes Massaker. Im Deutschlandfunk behauptete er allen Ernstes, mit einer Verteidigung des israelischen Vorgehens und der Kritik an den Demonstrationen fordere man antisemitische Parolen geradezu heraus. Keine Lüge war zu dumm, keine Verteufelung Israels zu dreist, um nicht im gebührenfinanzierten Staatsfunk als Expertise gehandelt und gesendet zu werden. Abseits solcher Kommentare, also in der täglichen Berichterstattung über den Krieg, rückten die Medien rasch immer stärker das Ungleichgewicht bei den Opferzahlen und die damit verbundene vermeintliche Unverhältnismäßigkeit der israelischen Maßnahmen in den Mittelpunkt. Detlef Esslinger beispielsweise schrieb am 31. Juli 2014 in der Süddeutschen Zeitung, Zitat Esslinger: Im Gaza-Konflikt sind bislang 1300 Palästinenser sowie 56 Israelis gestorben. Diese Verhältnisse deuten nicht darauf hin, dass Israel nur das tut, was landläufig unter Verteidigen verstanden wird. Zitat Ende. Laut der international anerkannten Lex Esslinger darf nämlich nur dann von Verteidigung gesprochen werden, wenn auf Seiten des Verteidigers mindestens halb so viele Menschen umkommen, wie auf Seiten des Angreifers, lieber noch ein bisschen mehr. Mit diesen Worten brachte es Leo G. Fischer in der Jüdischen Allgemeinen auf den Punkt. Um den hohen Standards deutscher Leitartikler zu genügen, so Fischer weiter, seien die israelischen Behörden nun aufgerufen, Zitat, künftig mindestens zweimal die Woche das Abwehrsystem Iron Dome herunterzufahren, um eine ausgeglichene Opferzahl zu gewährleisten. Zitat Ende. Auffällig ist, dass sich fast jeder, der Israel Unverhältnismäßigkeit vorwirft, um eine Antwort auf die daraus ja eigentlich zwangsläufig resultierende Frage drückt, wie denn eigentlich eine verhältnismäßige Reaktion auf die Angriffe der Hamas auszusehen hätte. Völlig egal, ob Israel nun Luftschläge ausführt, Bodentruppen entsendet, Hamas-Funktionäre gezielt ausschaltet oder auch nur eine Blockade verhängt, um die Einfuhr von Kriegsgütern zu verhindern, stets lautet der Vorwurf, es verübe Massaker, begehe Kriegsverbrechen, verhänge Kollektivstrafen, eskaliere die Situation, verwandle den Gazastreifen in das größte Freiluftgefängnis der Welt oder trage, um noch einmal Heribert Brandtls Diktum zu zitieren, oder trage zur Verewigung des mörderischen Nahostkonflikts bei. In der Theorie versäumt es zwar kaum jemand, dem jüdischen Staat ein Recht auf Selbstverteidigung zuzubilligen. In der Praxis jedoch läuft die Kritik an der vermeintlichen Unverhältnismäßigkeit der israelischen Maßnahmen darauf hinaus, dass das Land sich eigentlich am besten überhaupt nicht verteidigen soll. Und genau das verweist auf einen wesentlichen Aspekt der sogenannten Israel-Kritik, die ja partout kein Antisemitismus sein will. Juden haben wehrlos zu sein und sich in die ihnen zugedachte Opferrolle zu fügen, um in Deutschland in den Genuss von Solidarität zu kommen. Begegnen sie dem Antisemitismus aber aktiv und nötigenfalls auch mit Waffengewalt, das heißt, widersetzen sie sich der Rolle, die man hierzulande für sie vorgesehen hat, dann sind sie Aggressoren, Landräuber, Besatzer, Kriegsverbrecher, Friedensfeinde, Kindermörder, Nazis. Mal wird dieses Vokabular ganz offen verwendet, mal aus Gründen des Distinktionsgewinns und des Zwangs zur Zurückhaltung nur sinngemäß. In der Dämonisierung und Delegitimierung, die jeder Israel-Kritik innewohnt, der Brachialen auf der Straße genauso wie der Wohlformulierten in den Redaktionsstuben, kommt deren Sinn, Zweck und Antrieb zum Ausdruck. Das Ausleben des antisemitischen Ressentiments in einer gesellschaftlich weithin akzeptierten Art und Weise. Nach Auschwitz zieht man nicht mehr über den Juden her, sondern ersatzweise über den Judenstaat, der gewissermaßen der Jude unter den Staaten ist, wie es der Historiker Leon Poliakow einmal formuliert hat. Dabei ist die Verwandtschaft des Klassischen mit dem israelkritischen, also antizionistischen Antisemitismus eigentlich unübersehbar. Das alte Klischee des Parasitismus etwa findet sich in der Behauptung wieder, die Israelis raubten den Palästinensern das Land und knechteten sie. Das Klischee der Wurzellosigkeit und Wesensfremdheit scheint in der Überzeugung auf, ein Staat Israel gehöre eigentlich gar nicht in einen muslimischen Nahen Osten. Das Klischee des unbarmherzigen, kalten Egoismus schimmert beispielsweise im Vorwurf durch, die Israelis setzten ohne jede Rücksicht auf Verluste ihre Interessen durch. Das Klischee der jüdischen Rachsucht erfährt in den Militärschlägen der israelischen Armee und in der Unterstellung, Israel versuche aus der Shoah maximales Kapital zu schlagen, seine vermeintliche Bestätigung. Das Klischee des Wirkens im Verborgenen und des unermesslichen Einflusses kehrt in der Paranoia vor dem Mossad und der jüdischen Lobby wieder. Auch die Behauptung, man dürfe nichts gegen Israel sagen, weil ansonsten sofort die Antisemitismuskeule geschwungen werde, spiegelt ein altes antisemitisches Stereotyp wider, nämlich das von der jüdischen Kontrolle über Medien und Gesellschaft. Was für ein offenkundiger Unsinn das ist, hat zuletzt Monika Schwarz-Friesell deutlich gemacht, die Leiterin des Fachgebiets Allgemeine Linguistik an der TU Berlin. Sie untersucht mit einem Forscherteam die Berichterstattung und hat herausgefunden, dass deutsche Medien kein anderes Land der Welt so oft und so scharf angehen wie Israel und, so wörtlich, ein extrem einseitiges und sehr negatives Israel-Bild vermitteln. Und dieses Bild spiegelt sich auch in der Politik wider. der ganz offiziellen Politik. Nehmen wir etwa die kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der Grünen an die Bundesregierung vom April 2013. Könnte sie, also die Bundesregierung, könnte sie Richtlinien erlassen, wonach Produkte aus israelischen Siedlungen beispielsweise als Westjordanland, Klammer israelische Siedlungen, Klammer zu, gekennzeichnet werden müssten, wird dort eine als Frage verpackte Forderung erhoben. 5 Monate vorher gab es eine ganz ähnliche parlamentarische Initiative, nämlich im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Dort forderte die NPD, Zitat, palästinensische und israelische Produkte verbraucherfreundlich kennzeichnen, dem Beispiel anderer europäischer Länder folgen und klare Herkunftsbezeichnungen einführen. Selbstverständlich ist das ein faktischer Aufruf zum Boykott, getarnt als, wie die Grünen es im schönsten Dummdeutsch nennen, informierte Kaufentscheidung. Und selbstverständlich ist das ein faktischer Vergleich mit dem seinerzeitigen südafrikanischen Apartheid-Regime. Nicht zuletzt an solchen Beispielen sieht man, wie groß die Einigkeit der Israel-Kritiker ist über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg, die sie normalerweise trennen. Eben dies zeigte sich zuvor bereits, nachdem israelische Spezialeinheiten Ende Mai 2010 die sogenannte Free Gaza-Flottille in den Gewässern vor der Küste des Gazastreifens gestoppt und aufgebracht hatte. Auf dem größten Schiff der türkischen Mavi Marmara waren sie dabei von mehreren Dutzend Islamisten mit Messern, Eisenstangen und Äxten attackiert worden. Die Auseinandersetzung endete mit 9 Toten und zahlreichen Verletzten. Im Deutschen Bundestag wurde wenig später ein von der SPD und den Grünen initiierter interfraktioneller Antrag zur Entschließung vorgelegt, dessen Titel lautete: Ereignisse um die Gaza-Flottille aufklären, Lage der Menschen in Gaza verbessern, Nahost-Friedensprozess unterstützen. Was in den Jargon bester Absichten gekleidet war, war letztlich nichts anderes als ein Dokument staatsoffizieller Dämonisierung und Delegitimierung Israels. In ihm, also in diesem Dokument, wurden die sofortige und bedingungslose Aufhebung der Blockade des Gazastreifens sowie eine internationale Untersuchung der Vorfälle vor der Küste des Gazastreifens gefordert. In belehrendem Ton hieß es dort zudem, Zitat, die Blockade Gazas ist kontraproduktiv und dient den politischen und Sicherheitsinteressen Israels letztlich nicht. Das weiß man in Berlin besser als in Jerusalem. Ein, wie ich finde, dreister Eingriff in die Souveränität des Staates Israel. Großbritannien hat die Aufarbeitung seines Bloody Sunday abgeschlossen. Der Bundestag unterhielt bekanntlich einen Untersuchungsausschuss zur Bombardierung im afghanischen Kundus. Aber Israel soll seine Angelegenheiten gefälligst von vermeintlich übergeordneten Instanzen durchleuchten und regeln lassen. Auch die Forderung nach einer vollständigen und bedingungslosen Aufhebung der Gaza-Blockade ist zutiefst vermessen, zumal dieses Verlangen in der Konsequenz darauf hinausläuft, dass Israel sich der Mordbande Hamas waffen- und tatenlos ausliefern soll. Der Antrag im Bundestag wurde gleichwohl einstimmig angenommen. Während der Debatte im Bundestag betonten alle Redner von CDU bis Linkspartei, von Philipp Missfelder bis Wolfgang Gerke, wie glücklich sie über diesen Konsens seien. Wenn es um Israel geht, kennt man hierzulande oft genug keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche. Umso bemerkenswerter deshalb, welche Entscheidung der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, auf die Strafanzeige von Inge Höger hintraf, Inge Höger einer Bundestagsabgeordneten der Linkspartei. Inge Höger hatte, wie auch ihre Parteikollegen Annette Groth und Norman Pech, können Sie alle hier im Bild sehen, unmittelbar nach ihrer Rückkehr von der Mavi Marmara, sie gehörten also zu den Passagieren dieser Mavi Marmara. Höger war schließlich festgenommen und nach Deutschland zurückgeschickt worden, wieder zu Hause, hatte sie dann eine Strafanzeige gestellt, nämlich, Zitat, eine Anzeige gegen unbekannte Verantwortliche der israelischen Streitkräfte wegen sämtlicher in Betracht kommender Straftatbestände, insbesondere wegen Kriegsverbrechen und Freiheitsberaubung. Auf diese Anzeige bekam Höger dann Ende des vergangenen Jahres eine Antwort von der Bundesanwaltschaft und die stellte eine krachende Niederlage für sie dar, denn ihre Strafanzeige wurde in sämtlichen Punkten verworfen. Die wesentlichen Punkte des Generalbundesanwalts in aller Kürze, ich will ja nicht mit juristischen Details langweilen, aber es ist trotzdem interessant zu hören, dass die Erstürmung der Flotte demnach keinen strafbaren Angriff auf Zivilpersonen dargestellt hat, weil sie nur auf die Übernahme der Kontrolle der Schiffe abgezielt habe. Und dass diese Übernahme nicht reibungslos ablief, lag entscheidend daran, dass Passagiere und Besatzung auf dem Oberdeck den israelischen Spezialkräften Widerstand entgegenbrachten, der in erheblicher, organisierter und gewaltsamer Weise ausgeübt wurde. Ohnehin handelte es sich beim Aufbringen des Konvois nicht um einen Angriff auf zivile Objekte, da die Schiffe militärische Ziele darstellten, Zitat, die nach den Regeln des humanitären Völkerrechts angegriffen werden durften. Das ergab sich insbesondere daraus, dass die Gaza-Flottille das Ziel hatte, die Seeblockade von dem Gazastreifen zu brechen, um so, so steht es im Urteil drin, mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das heißt, um die Lieferung humanitärer Güter nach Gaza ging es nur in zweiter Linie. Zum militärischen Objekt wurde insbesondere die Mavi Marmara, also dieses große Schiff, aber auch dadurch, dass sie sich weigerte anzuhalten und schließlich Widerstand gegen die Aufbringung und Durchsuchung leistete. Auch die Festnahme und Abschiebung nach Deutschland waren der Bundesanwaltschaft zufolge rechtmäßig und eben keineswegs, wie Frau Höger glaubte, grausam, unmenschlich, entwürdigend und erniedrigend oder gar eine Vertreibung. Darauf hatte sie plädiert. Und schließlich, so der Generalbundesanwalt, gäbe es auch gegen die Beschlagnahme von Högers Reisegepäck nichts einzuwenden. Denn, jetzt wird es interessant, der völkerstrafrechtliche Eigentumsschutz umfasse nur Übergriffe auf das Eigentum der jeweils gegnerischen Konfliktpartei und ihrer Staatsangehörigen sowie Gefolgsleute. Und da es sich um einen Konflikt zwischen Israel und der Hamas handle, Höger und ihre Mitstreiter jedoch nicht der Hamas als Kämpfer oder Gefolgsleute angehörten, so die Bundesanwaltschaft, könne ihr Privateigentum auch nicht der Hamas zugerechnet werden. Diese Einschätzung hat die tapferen Kämpfer wieder den Zionismus womöglich besonders irritiert, denn den Einsatz auf hoher See für die Propaganda der Gotteskriegerpartei nicht als Gefolgschaft quittiert zu bekommen, muss bei ihnen die Frage aufwerfen, ob sie es an Entschlossenheit und Konsequenz mangeln lassen haben. Und das nimmt die Hamas ja bekanntlich besonders übel. Doch von der Bundesanwaltschaft und ihrer beachtlichen Entscheidung mal abgesehen, woher kommt das unstillbare Bedürfnis nach Israel-Kritik und inwieweit ist es in Deutschland besonders ausgeprägt oder begründet? Nun, ein besonders abgefeimtes Argument für die Israel-Kritik ist jenes, gerade wir als Deutsche seien aufgrund unserer Vergangenheit in besonderem Maße verpflichtet, die Stimme zu erheben. Das ist gewissermaßen die menschenrechtlich verbrämte Behauptung, die Israel-Kritik sei die Konsequenz aus der deutschen Vergangenheit. Der Publizist Wolfgang Port hat dazu bereits vor mehr als 30 Jahren gesagt bzw. geschrieben, ich zitiere, mit den Verbrechen, die Deutschland an den Juden und an der Menschheit beging, hat es sich eigenem Selbstverständnis gemäß das Vorrecht, die Auszeichnung und die Ehre erworben, fortan besondere Verantwortung zu tragen. Zwei angezettelte Weltkriege böten, so meint man weiter, die besten Startbedingungen, wenn es um den ersten Platz unter den Weltfriedensrichtern und Weltfriedensstiftern geht, frei nach der jesuitischen Devise, dass nur ein großer Sünder das Zeug zum großen Moralisten habe. Je schrecklicher die Sünde, desto tiefer die Buße und Reue, desto strahlender am Ende die moralische Überlegenheit. Zitat Ende. Eine moralische Überlegenheit, die in die Botschaft mündet, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, während die Opfer respektive deren Kinder, die es doch aus eigener leidvoller Erfahrung besser wissen müssten, jetzt unsere Methoden anwenden. Das zeigt sich dann auch in diesen Umfrageergebnissen. Eine solche Sichtweise geht zunächst einmal davon aus, dass Auschwitz so etwas wie eine Besserungsanstalt gewesen sein muss, deren Schüler jedoch im Unterricht leider nicht besonders gut aufgepasst haben. Dass die Konsequenz der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen jedoch eine ganz andere war, nämlich die, den 3 Jahre nach Auschwitz gegründeten jüdischen Staat notfalls auch bewaffnet gegen den Vernichtungsdrang der Antisemiten zu verteidigen, das wollen viele Deutsche einfach nicht akzeptieren. Mit seinen Feinden müsse man doch reden, verhandeln und Kompromisse schließen, empfehlen sie, denn sonst werde immer nur neuer Hass geschürt und letztlich verewigt. Dabei könnten die Israel-Kritiker es besser wissen, aber sie wollen es nicht. Sie könnten wissen, wozu Verhandlungen mit einem zu allem entschlossenen antisemitischen Feind führen, denn München 38 hat es gezeigt. Die Nationalsozialisten und ihre breite Gefolgschaft haben anschließend einen vernichtenden Krieg geführt und sie sind nicht durch Gespräche oder Kerzen gestoppt worden, sondern durch den massiven Einsatz des alliierten Militärs. Israel war Zeit seiner Existenz den Kriegen und Kriegsdrohungen seiner Feinde ausgesetzt, und der Iran, die Hisbollah, die Hamas, der islamische Dschihad und andere Judenfeinde arbeiten seit Jahren fleißig daran, den jüdischen Staat eines Tages von der Landkarte radieren zu können. Verhandlungen mit dem zionistischen Feind lehnen sie strikt ab, allenfalls ein taktischer und zeitlich begrenzter Waffenstillstand kommt in Frage. Die Geschichte hat gezeigt, dass man die Ankündigung von Judenfeinden ernst nehmen muss. Und worüber sollte Israel auch mit ihnen verhandeln? Etwa über die Modalitäten des eigenen Untergangs? Das mit den Lehren aus der Geschichte hat für die deutschen Israel-Kritiker aber noch eine weitere Bewandtnis. Wenn die Juden die neuen Nazis sind und die Palästinenser die neuen Juden, also sozusagen die Opfer der Opfer, wie es gelegentlich heißt, dann war Auschwitz doch nur ein Betriebsunfall und jedenfalls nicht einzigartig. Und das dürfte dann auch ein nicht unwesentlicher Grund dafür sein, dass viele Deutsche heute gar nicht genug über die deutsche Vergangenheit reden können. Schließlich ist dieses Reden, das gerne Bewältigung genannt wird, und ist die Trauer um die toten Juden, die am 9. November nachgerade die Voraussetzung, eine Art Ablasszahlung dafür, um desto härter mit jenen lebenden Juden ins Gericht gehen zu können, die Israel mit Worten und Taten verteidigen. Auf diese Weise lässt sich die deutsche Geschichte weitaus eleganter und effektiver entsorgen oder doch zumindest historisieren, als durch die jahrzehntelang erhobene Forderung nach einem Schlussstrich. Ein weithin sichtbares Insigne dafür ist das Holocaust-Mahnmal in Berlin, eine Touristenattraktion, zu der man gerne hingeht, wie es Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder auf seine unnachahmliche Art formuliert hatte. Zum 5. Jahrestag der Einweihung dieses größten Gedenkmonuments der Welt, das es ohne den größten Massenmord der Geschichte ja gar nicht gäbe, zum 5. Jahrestag also wurde ein Bürgerfest veranstaltet, auf dem unter anderem der Historiker Eberhard Jeckel eine Rede hielt, in der er deutlich machte, wie recht der viel zu früh verstorbene Eike Geisel hatte, als er 1988 schrieb, die Erinnerung sei in Deutschland die höchste Form des Vergessens. In anderen Ländern beneiden manche die Deutschen um dieses Denkmal. Das sagte Jeckel mit hörbarem Stolz in der Stimme. Wir können wieder aufrecht gehen, weil wir aufrichtig bewahren. Das ist der Sinn des Denkmals und das feiern wir. Der Holocaust hat in der Konsequenz also, wenn man einem ihrer bekanntesten Historiker folgt, für Eifersucht im Rest der Welt gesorgt, wo man keine Massenvernichtung ins Werk gesetzt hat und heute deshalb nicht mit einem solch epochalen Bauwerk aufwarten kann. Eine bemerkenswerte Logik. Vor dem Hintergrund dieser sogenannten Vergangenheitsbewältigung macht man Israel hierzulande mehrheitlich mit großer Leidenschaft für so ziemlich jedes Unheil im Nahen Osten verantwortlich. Als sich beispielsweise die israelische Armee und jüdisch-israelische Siedler noch im Gazastreifen aufhielten, galten sie als Besatzer. Als sie sich 2005 zurückzogen, intensivierten palästinensische Terrorgruppen zum Dank ihren Raketenbeschuss, woraufhin Israel die Grenzkontrollen verschärfte und sich fortan dem Vorwurf ausgesetzt sah, das größte Gefängnis der Welt errichtet zu haben. Lässt der jüdische Staat die Angriffe der Hamas über sich ergehen, dann schlagzeilt der Fokus, Zitat, weiter Raketen auf Israel, aber Waffenruhe hält vorerst. So geschehen im November 2012. Kündigt er aber Gegenschläge an, dann titelt dasselbe Blatt, also wieder der Fokus, Israel droht mit Selbstverteidigung. Und wehrt er sich gar, dann handelt er den Israel-Kritikern zufolge ja stets unverhältnismäßig oder alttestamentarisch, befördert die Gewaltspirale oder begeht gar ein Massaker. Kurzum, egal was Israel unternimmt, seine Gegner und Feinde sehen darin immer nur weitere Belege für seine abgrundtiefe Bösartigkeit. Der gegen Israel gerichtete Antizionismus ist letztlich nichts weiter als eine geopolitische Reproduktion des Antisemitismus, der das klassische Bild des geldgeilen, wehrunfähigen und vergeistigten jüdischen Luftmenschen durch jenes des alles niedertrampelnden, oft territoriale Expansion und völkische Homogenität setzenden Israeli ergänzt. Oder, um es mit den Worten Hendrik Ambroders zu sagen, die er im Juni 2008 vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages sprach, und mit diesen Worten möchte ich dann auch schließen, Zitat, Broder: Der moderne Antisemit findet den ordinären Antisemitismus schrecklich, bekennt sich aber ganz unbefangen zum Antizionismus, dankbar für die Möglichkeit, seine Ressentiments in einer politisch korrekten Form auszuleben. Denn auch der Antizionismus ist ein Ressentiment wie der klassische Antisemitismus. Der Antizionist hat die gleiche Einstellung zu Israel wie der Antisemit zum Juden. Er stört sich nicht daran, was Israel macht oder unterlässt, sondern daran, dass es Israel gibt.